Deutschlandfunk Kultur. Kriminalhörspiel. Frau Pavlovic? Ja. Holger Sauerland. Ich bin Ihr Pilot. Wollen wir? Ja, gern. 11 Wochen und ein Tag. Kriminalhörspiel von Thomas Fritz. Die Cessna, da, hinter der Absperrung. Oh, dieses Spielzeug. Oh, so steht es im Prospekt. Rundflüge für 1 bis 2 Personen. Ja, kann sein. Sind Sie schon mal geflogen? Mit so einer Maschine, meine ich. Offen gestanden, nein. Na, es ist schon was anderes, das ist Ihnen klar. Ist es gefährlich? Gefährlich? Nein. Was reizt Sie da, Mann? Es ist ein Geschenk. Von Freunden. Ah, von Freunden? Von hier? Aus der Stadt, ja. Ich habe hier lange gelebt. Nein, vielleicht nicht lange. Ein paar Jahre. Daher Ihr Deutsch. Ich weiß. Man hört es noch immer. Nein, es ist gut. Wo stammen Sie her? Sie kennen meinen Pass. Ja, Ihre Anmeldung liegt im Büro. Raten Sie. Tja, ich weiß nicht. Balkan, würde ich sagen. Ex-Jugoslawien vielleicht. Treffer. Ah, und? Und woher da? Das kennen Sie nicht, bestimmt. Aus Prizren. Das ist keine große Stadt. Doch, im Kosovo, im Süden. Fast schon letzter Zipfel. Albanien hier, Mazedonien dort. Sind Sie damals hergekommen? Also nach Deutschland? Vor 10 Jahren? Man hat uns aufgenommen, ja. So haben wir überlebt. Stell das Gedudel ab. Der Verkehr, wir brauchen die Meldungen. Die hören wir schon. Entspann dich, Mann. Die Walterei macht mich krank. Vor 1 kann Mila gar nicht anrufen. Wir hätten ihn uns schnappen sollen und gut. Nicht, bevor wir nicht sicher sind. Hast du den Artikel gelesen? Hast du? Ich bin mir sicher. Mila nicht. Mila, wieso geht das hier immer nach Mila? Verdammt. Das weißt du genau. Na, immer noch Angst? Ich vertraue Ihnen. Sie sind ein alter Hase. Sagt man das? Das sagt man, leider. Der ist schon gern alt. Und wo ist der Dom? Da hinten, die Spitzen. Aber die gefallen ihm wohl nicht. Oh, tut mir leid. Wir kommen von Westen. Da vor uns die Uniklinik. Dann der Campus. Die Sportplätze am Wall. Was man alles sieht. Die Autos. Die Menschen. Nur wenn man so niedrig fliegt. Das ist das Schöne an diesen Kissen. Sie lieben das Fliegen, das merkt man. Wir haben Glück mit dem Wetter. So klar ist es nicht immer. Die kleinen Straßen. Wie leer. Sonntagvormittag. Bald gibt es Essen. Ein Kind mit einem Roller. Dom, Bahnhof, Brücke. Ha, bitte sehr. Eine Ansichtskarte. Wenn wir unten sind, gibt's Aufnahmen zu kaufen. Können wir über dem Fluss bleiben, bitte? Südwärts. Ein Stück. Da auf dem Wasser. Ein Schiff. Das ehemalige Hafengelände. Ich kenne ein Foto. Da liegen die Brücken im Fluss. 45. Und die Stadt eine Trümmerwüste. Kann man sich das vorstellen? Wir drehen ab. Ja, wir müssen zurück, ja. Schade. Tja, das geht hier im Halbstundentakt. Der nächste wartet schon. Oh. Dann fliegen Sie noch oft heute, ja? Immer diese Runde. Nein, heute nicht. Heute nur noch einmal. Schatz, wir fahren ja auch gleich, wenn Papa nach Hause kommt. Warum kommt er denn nicht? Nur weil er noch fliegen muss. Ich habe am Geburtstag. Ja, das weiß ich doch. Es dauert ja auch nicht mehr lange. Doch, es dauert noch. Schatz, Helen, komm mal her. Schatz, guck mal da hoch in den Himmel. Guck, mal, wenn du ganz genau aufpasst, dann siehst du vielleicht das Flugzeug, wo Papa drin sitzt und gerade genau über uns rüberfliegt. Und dann winkst du ihm. Und winkt er dann auch? Ja klar, bestimmt. Ich sehe aber gar kein Flugzeug, bloß Himmel und Wolken. Ja, dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Wir können Kaffee trinken. Ich warte auf Sie. Ich habe jetzt einen Fluggast und dann muss ich weg. Machen Sie das immer, durch die Gegend fliegen? Leute wie mich? Manchmal. Am Wochenende. Wenn der Andrang zu groß ist. Da habe ich Glück gehabt. Etwas anderes wäre es, wenn Sie selber so eine Maschine fliegen wollen. Oh, ich? Ja. Ja, ich bin Fluglehrer. Oh. Wenn Sie einen Flugschein machen wollen? Nein, nein, ich nicht. Bestimmt nicht. Vielleicht das hat man im Blut. Sie wollten schon immer Flieger sein. Bestimmt. Schon als Kind. Ja, stimmt sogar. Ich kenne Sie. Ich glaube, diese kleinen Kisten, die fliegen Sie nur zum Spaß. Eigentlich fliegen Sie andere Flugzeuge. Richtige. Richtig große, weit über die Welt. Ich bin auch andere geflogen, ja. Nicht so sehr größer, aber schneller. Viel schneller. Sehen Sie? Damals 99 im Kosovo. Als Sie gerettet worden sind. Es gab auch ein paar deutsche Piloten im Einsatz gegen Milosevic. Ich weiß das. Damals bin ich einen Tornado geflogen. Sie waren Soldat? Ein Jagdflieger. Dann sind Sie ja ein richtiger Held. Na, um Gottes Willen. Doch, doch. Sie müssen einen Kuss kriegen. Frau Pavlovic. Keine Angst. Es kommt nicht wieder vor. Frau Pavlovic! Ruf sie an. Sie hat gesagt, sie meldet sich. Weißt du, wie spät das ist? Nein? Dann guck auf deine Uhr. Sie weiß, was sie tut. Es ist schief gegangen. Sie hat sich verplappert. 1, 2, 3 haben die uns am Arsch. Und wofür? Wenn du Schiss hast, hättest du zu Hause bleiben müssen. Ja, schon klar. Du machst es mit ihr allein. Ja? Dann kann nichts schief gehen. Spinner. Eine Panne kann es immer geben. Nicht mit Mila. Ich habe sie gesehen. Vom Parkplatz aus. Ja, deshalb stehe ich hier. Sie sollten nicht auf mich warten. Ich weiß. Nehmen Sie mich ein Stück mit? Ich fahre nicht in die Stadt. Vielleicht kommen Sie an einem Bahnhof vorbei. Dann nehme ich die S-Bahn. Wissen Sie, wann die fährt? Es kommt schon ein. Ich kann sie absetzen. Gut. Telefon, Telefon! Sauerland? Mama, er hat es nicht vergessen. Holger wird jeden Moment da sein und dann machen wir uns gleich auf den Weg. Mama, ich weiß es auch nicht. Vielleicht hat sich ein Flug verschoben. Was mit dem Auto? Nein, dann hätte er doch angerufen. Mama, sobald er auftaucht, sage ich dir Bescheid, okay? Ja, ich weiß, was heute für ein Tag ist. Ja. Ja, bis gleich. Schatz, die Oma Hanni kann es gar nicht erwarten, dir einen dicken, runden Geburtstagskuss zu geben. Komm, wir wickeln schon mal die Blumen ein. Aber nicht meine Geburtstagsblumen. Was soll das denn? Mistverdammt. Was ist? Na, sehen Sie das? Diese Idioten da vorne. Die können doch nicht... Das ist doch wohl nicht wahr. Wagenwechsel. Los, hoch mit dir. Was soll das? Lassen mich... Sind Sie völlig durchgeknallt? Steig aus, du Arsch! Steigen Sie aus und setzen Sie sich nach hinten. Verstehst du nicht Deutsch? Verstehst du das? Bist du wahnsinnig? Steck die Pistole weg! Was ist los, Mila? Machen Sie, was er sagt. Sie gehören dazu? Machen Sie, was er sagt. Was wollen Sie von mir? Geben Sie mir Ihr Handy. Danke. Setzen Sie sich nach hinten und verhalten Sie sich ruhig. Branko, du fährst zuerst. Ich setze mich zu ihm. Sobald Goran den Wagen von der Straße hat, fahren wir los. Fahr? Au. Wohin? Was haben Sie mit mir vor? Das wirst du schon sehen. Ah! Sie sagen, dass er losgefahren ist. Ja, ich weiß, dass Sie wissen, was Sie gesehen haben. Ja, großartig. Meinen Sie, auf die Idee bin ich nicht selber gekommen? Sein Handy ist aus. Entweder ist der Akku runter oder er hat vergessen, es wieder einzuschalten. Ja, was er vorhatte, kann ich Ihnen ganz genau sagen. Er hatte vor, mit seiner Tochter und mir zu meiner Mutter zu fahren, um Helens Geburtstag zu feiern. Was denn für eine Frau? Nein, nie im Leben. Was ich machen werde, ich werde mich ins Auto setzen und zum Flugplatz kommen. Wenn er irgendwo liegen geblieben ist, werde ich ihn ja finden. Sie sind gar nicht aus dem Kosovo. Nein. Und? Was wollen Sie von mir? Geld? Oder die Regierung erpressen? Sagen Sie mir wenigstens, was Sie von mir wollen. Wir machen eine Reise. Mit dem Auto. Alle zusammen. Wohin soll es gehen? Sie waren schon einmal dort. Ach, es geht um Jugoslawien. Ja. Es geht um den Krieg. Aber... Sag du es, Emila. Wo kommen Sie her? Aus Vavari. Damit habe ich nichts zu tun. Was habe ich gesagt? Also, wir waren nicht im Einsatz. Nicht am 30. Mai. Keiner von uns. Das kann ich beweisen. Weißt du nicht mehr? Die ganze NATO hatte keinen Toten. Keinen einzigen. Ey, du bist der Erste. Da. Pavlovic, vorletzte Seite, da steht's. Das sehe ich selbst. Milena Pavlovic. Warum sollte irgendeine Milena Pavlovic bei ihm eingestiegen sein? Ja, wie soll ich das wissen? Da der Pass. Sie hat einen serbischen Pass. Es ist wegen dem Krieg. Frau Sauerland, das ist eine halbe Ewigkeit her. Inzwischen sind die Serben so gut wie in der EU. Die Welt hat sich weitergedreht. Für manche nicht. Raus jetzt. Pass auf ihn auf. Was haben Sie vor? Umsteigen, bitte. In den Mercedes? Leider in den Kofferraum. Was? War ein Witz. Mila, ich bringe das Auto weg. Vergesst nachher nicht, mich abzuholen. Mit österreichischem Kennzeichen. Alles geplant, was? Wir hatten Zeit. Frau Sauerland, selbstverständlich nehmen wir Ihre Anzeige ernst. Wir nehmen jede Anzeige ernst. Aber wir können nicht jedes Mal, wenn ein Mann eine familiäre Verabredung platzen lässt... Sagen Sie, hören Sie mir überhaupt zu? Das hier ist ein Anschlag. Als Holger noch im aktiven Dienst war, gehörte er zum EG1 in Piacenza. Das deutsche Kontingent, Einsatzgeschwader 1. Frau Sauerland, das haben Sie meinem Kollegen bereits erzählt. Ja, verdammt nochmal, aber Ihr werter Kollege sieht ja keinen Ansatzpunkt für einen Entführungsfall. Und auch nicht für einen Racheakt. Frau Sauerland... Dieser unselige Krieg liegt nicht nur 10 Jahre zurück, mehr als 10 Jahre. Es waren damals auch zigtausend Soldaten im Einsatz, aus allen NATO-Staaten. Genau, und alle wurden abgeschirmt, ne? Wollten Sie das sagen? So ist das. Machen Sie Google auf und geben Sie Holger Sauerland ein. Ich habe eben mit dem BKA telefoniert, nur um sicher zu gehen. Persönliche Daten an Kampfeinsätzen beteiligter Bundeswehrangehöriger unterlagen von Anfang an strikter Geheimhaltung. Sauerland und Bergische Rundschau, geben Sie es einfach ein und fertig. So kommen wir nicht weiter. Holger Sauerland und Bergische Rundschau. Ach was. Ja, bitte. Sogar mit Bild. Ich war dagegen, aber die Zeitungsleute wollten den Artikel unbedingt. Und die Flugschule auch, für die war es natürlich Werbung. Sie hätten die militärische Laufbahn weglassen müssen. Haben Sie aber nicht. Nein. Frau Sauerland, ich verstehe Ihre Besorgnis. Und wenn Sie wollen, dann gebe ich das weiter mit diesem Leck. Panikmache, hat er noch gesagt. Für ihn war das Panikmache. Andererseits... Dieser Artikel hier, das ist jetzt fast 6 Jahre her. Ja, bloß, dass die ihr komplettes Archiv jetzt ins Netz gestellt haben. Nochmal. Bin soweit. Ich bin Holger Sauerland. Major, sag Major. Ich bin Major Holger Sauerland. Ich war Jagdflieger. Ich gehörte dem Aufklärungsgeschwader 51 der Bundeswehr an. Im Kosovo-Krieg habe ich einen Kampfaufklärer ECR Tornado geflogen. Zur Ausschaltung radargestützter Luftverteidigung. Ich war vom Beginn der Bombardements an im Einsatz. Seit dem 24. März, 11 Wochen lang. 11 Wochen und 1 Tag. 11 Wochen und 1 Tag. Angehörige ermordeter serbischer Zivilisten haben mich entführt. Angehörige ermordeter serbischer Zivilisten haben mich entführt. Jetzt habe ich's. Dann weiter. Komm, der Kollege hat die tiefen Tassen einfach nicht erfunden. Ja, aber immerhin war ihm klar, dass sowas ins BKA gehört. Na, schönen Dank auch. Was meinst du, wie die da oben rotieren, seitdem die Nasen vom Auswärtigen Amt eingeflogen sind? Und wenn sie jetzt die Presse noch reinhängt? Oh, für die Kohle lasse ich mir einmal die Woche zusammenscheißen. Oberkommissar Raben? Balzer. Oh Gott. Ja, ist hier. Für dich. Hauptkommissar Diehl? Ja, wir sind dabei. Aber ja. Selbstverständlich. Oh, die werfen jetzt die ganze Maschinerie an. Verantwortung verteilen, wenn die Pleite absehbar ist. Naja, bloß auf. Einreisedatum haben wir keins. Serbien ist Schengen. Seit wann das denn? Aber sie hat letzten Freitag in Bielefeld einen Wagen angemietet, dabei eine Kopie des Passes hinterlegt. Gestern hat sie sich am Flugplatz ausgewiesen. Gut, wir wissen zwar nicht, ob die Papiere sauber sind. Na komm, auch in Serbien kriegst du einen gefälschten Pass nicht an jeder Ecke. Ja, nur ist das nicht sehr unvorsichtig? Name, Passbild, Autonummer, als würde sie sich selber zur Fahndung ausschreiben. Sie setzt eben ganz auf die Geisel. Ja, bloß warum meldet sie sich dann nicht, hm? Bei der Frau, bei uns, was weiß ich, das ist doch, ungewöhnlich. Sie muss doch irgendwelche Forderungen haben. Einfach bloß Geld. Ich weiß nicht. Eine Freipresse? In Den Haag einsetzen tun genug von denen. Oh. Und sie will erst raus sein aus Deutschland. Oder sie bleibt hier und hockt mit ihm in irgendeiner Scheißbude, die wir wochenlang nicht rauskriegen. Für Frau Sauerland ist der politische Hintergrund klar. Ja, aber warum er? Der Mann ist nicht belastet. Naja, alles werden die auch nicht in ihre Unterlagen schreiben. Wenn sie es schafft bis nach Serbien, dann gute Nacht. Sie will, dass wir wissen, wer sie ist. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Katz und Maus spielen will sie. Nur so zum Spaß? Das macht keiner. Nee, Katze schon. Ist es das, was Sie wollen? Sich den ersten Besten schnappen, der Ihnen in die Hände fällt? Egal, was er getan hat oder nicht. Er gehört irgendwie mit dazu. Basta, das reicht. Zivile Ziele, die haben wir nie angegriffen. Weder ich noch sonst einer von uns. Luftabwehrstellungen, ja, das war unvermeidlich. Aber keine Stadt, kein Dorf, keine Brücke. Weder diese noch sonst irgendeine. Nie. Hörst du, Miller? Da haben wir wohl den Falschen erwischt. Aber Sie können das überprüfen. Ja, und außerdem, wenn Milosevic eingelenkt hätte, hättet ihr sofort aufgehört, stimmt? Sofort. Verstehen Sie, was ich sage? Oh doch, ich verstehe. Sie haben der Frau gar nichts getan. Sie haben sie ja schließlich nur festgehalten. Gefickt haben Sie sie nicht. Gefickt hat sie nur der Ami, nur der. Warum zerren Sie dann nicht gleich irgendeinen Passanten ins Auto? Einfach so. Vom Bürgersteig weg. Hauptsache ein Deutscher. Und wie habt ihr das gemacht? Seid ihr gekommen, den Nachbarn in den Arm fallen, die sich an die Kehle gehen? Habt euch dazwischen geschmissen zwischen UCK und Armee? Oh nein. Viel zu gefährlich. Siege will man. Nicht Särge. Särge nicht. Besser ist, man sitzt im Flugzeug, drückt auf den Knopf und wirft seine Bomben weg. Ah, aber sehr dumm. Die Bomben treffen keine Panzer, keine Lastwagen, keine Geschütze. 4 Wochen lang. Bum, bum, bum, bum. Und was passiert? Nichts. Fast nichts. Wie peinlich. Alle feiern. 50 Jahre NATO. Und Milosevic lacht sich in die Faust. Und da sagt ihr, Nein, wenn wir seine Truppe nicht treffen, dann treffen wir anderes. Dann treffen wir die Städte, die Fabriken, die Straßen, die Eisenbahnen, die Stromleitungen, einfach alles. Das ganze Volk, warum jagt es sie nicht davon? Jetzt nehmen wir es als Geisel. Jetzt haben sie alle, jeder von ihnen, eine Zielscheibe oben auf ihrem Kopf. Ja, mir ist klar, dass wir wenig haben. Deshalb habe ich meine fähigsten Männer rangesetzt, dachte ich. Er ackert den gesamten Hintergrund durch, alles. Dabei, ein verzweifelter Kriminaloberrat ist ein verdammt schöner Anblick. Stopp mal jetzt, ja? Wie das BKA in Wiesbaden mitteilt, hat im Fall des entführten Bundeswehrpiloten Holger Sauerland ein Bekennervideo, das in zahlreichen Online-Ausgaben in- und ausländischer Zeitungen verbreitet worden ist, Hinweise auf die mutmaßliche Täterin sowie ihren derzeitigen Aufenthaltsort ergeben. Mutter und Schwester der Betreffenden sind am 30. Mai 1999 bei Angriffen der NATO-Verbände auf die Kleinstadt Varvarin, etwa 180 Kilometer südöstlich von Belgrad, auf tragische Weise ums Leben gekommen. Der serbische Botschafter in Deutschland hat die Unterstützung seiner Regierung zugesagt. Der Gesundheitszustand der Geisel wird als stabil eingeschätzt. Wenigstens lassen Sie noch das Video beim laufen. Treffen der Das läuft auf jedem anderen Kanal. Und wer es da verpasst, holt sich's bei YouTube. Wissen Sie, was das heißt? Sie hat Außenkontakt. Bloß nicht zu uns. Vielleicht legt sie es auf den Medienrummel an. Wenn ein Schwarm Journalisten die ganze Zeit um sie herumschwirrt, dann erschwert das den Zugriff. Bloß, was soll das Ganze? Eine vorerst unbestätigte Information besagt, dass sie morgen Abend in Graz eine Art Pressekonferenz geben will. Wo und wann haben die österreichischen Kollegen bislang nicht rausgekriegt. Und dann? Eine Befreiungsaktion, die sich vor den Augen der Öffentlichkeit als Rohrkrepierer entpuppt. Das ist der Super-GAU. Und von Toten und Verletzten rede ich noch gar nicht. Verhandeln. Wir müssen mit ihr verhandeln. Holger Sauerland hat mit Varvari nachweislich nichts zu tun. Na, keiner von unseren Leuten. Ich muss ran an die Frau. Egal wie. Telefon, Mail. Denken Sie sich was aus, ja? Aber schnell bitte. Hallo? Hallo, Judith. Ach, Götz. Hallo, das ist... Ist lieb, dass du dich gleich meldest. Ja, ist doch klar. Warum hast du nicht angerufen? Ich weiß nicht. Ich wollte, aber... Oh Gott, es ist alles so absurd. Ich habe es eben erst gehört in den Nachrichten. Ich soll ich zu euch kommen, Judith? Nein. Ich setz mich ins Auto und... Nein. Lass. Das ist ja Unsinn. Hat sie sich schon gemeldet mit ihren Forderungen? Ja, bei mir nicht und bei der Polizei wohl auch nicht. Und weiß Helen es schon? Nein, ich habe gesagt, dass Papa verreisen musste. Jetzt schläft sie. Soll ich nicht doch? Nein. Ist gut. Ich sag Helen schöne Grüße von ihrem Lieblingspartneronkel, dann freut sie sich. Das ist das Mindeste. Dieser verfluchte Krieg. Dass der uns nochmal einholen würde. In den ersten Jahren habt ihr oft davon angefangen, weißt du noch? Sie wird ihm nichts tun, Judith. Sie will... Ich weiß nicht, was sie will, aber vielleicht will sie ja nur den Skandal, ein Zeichen, wie die Blumen, die sie immer noch ans Geländer stellen, jetzt, nachdem die Brücke wieder aufgebaut ist. Hast du das gesehen? Ja, Fotos. Eine Ausstellung. Hier in Berlin. Warum bist du hingegangen? Zufall. Nein, kein Zufall. Manon hat mich hingeschleppt. Ja, es ist schrecklich, was auf dieser Brücke passiert ist. Ja. Wir waren nicht dabei, das weißt du. Keiner von uns. Ja, eben. Ich meine, das muss sie doch auch wissen. Eigentlich schon. Was will sie? Was hat sie vor? Das ist die Frage. Ja, du hast sie doch gehört. Also will sie mit ihm nach Serbien? Was sagen die vom BKA? Meinen sie, die will ihn nach Varvarin schleppen? Na, sie sagen, das ist Hypothese Nummer 1, aber... Aber? Ja, sie werden alles versuchen, sie vorher zu stoppen. Sie sagen, offiziell wollen sich die Serben nicht zu Schulden kommen lassen. Aber wie es dann wirklich vor Ort aussieht... Oh, Himmel, Herrgott, nochmal. Ich werde mich mit Helen im Fernsehen an sie wenden. Judith. Davon sind die Sogo-Leute zwar nicht begeistert, Judith. Aber... Das muss unter uns bleiben, hörst du? Ich kenne ein paar von uns, die noch unten sind. KFOR. Du weißt schon. Die sitzen in Pristina. Von eurem Geschwader? Nein. Noch aus Ausbildungszeiten. Die kennen sich dort unten aus. Wenn es drauf ankommt, mieten die sich einen Wagen. Sie muss doch begreifen, dass sie den Falschen am Wickel hat. Thank you. gefroren. Du hast ihn allein gelassen? Er kommt nicht raus aus dem Wagen. Was ist? Das frage ich dich, Mila. Nichts. Alles weiter nach Plan? Ja. Klar. Wir ziehen es durch. Wie du es wolltest. Wir ziehen es durch, Goran. Hier. Die Opfer des Angriffs auf die Morawa-Brücke in Varvarin. 10 Tote, 30 Verletzte, 17 davon schwer. Keine Familie Pavlovic dabei. Und hier eine Aufstellung der Angehörigen, die gegen die Bundesrepublik Deutschland geklagt haben. Im Ernst? Naja, Schadensersatz. Ein paar hunderttausend Euro. Und nach einem Tanz durch alle Instanzen hat der BGH die Klage abgeschmettert. Wann war das? 2006. Auch nicht gerade gestern. Naja. Trotzdem, wenn sie jetzt die Entschädigung per Geiselnahme erpresst... Na, nur taucht der Name Pavlovic nicht auf. Vielleicht hat sie geheiratet. Ja, möglich. Oder irgendwas stimmt an dieser Geschichte nicht. Dann muss sie davon ausgehen, dass wir das rausfinden. In dem Augenblick, in dem sie Varvarin angeht... Hier, es gibt unter den Toten allerdings eine Mutter und ihre Tochter. Ivana und Maria Markovic. Die Mutter war 46, die Tochter 15. Scheiße. Und, hat sie eine ältere Schwester? Das wissen wir nicht. Himmel, sie hat den Namen ihres Mannes angenommen, na und? Ja, oder sie legt eine falsche Fährte. Varvarin ist bekannt, der Name hat Signalwirkung. Aber Opfer unter der Zivilbevölkerung hat es Hunderte gegeben. Da kann sie sonst wohin mit ihm wollen. Die Serben sollen sagen, ob bei ihnen irgendwo im Zusammenhang mit Varvarin eine Milena Pavlovic, geborene so und so, auftaucht oder nicht. Ist doch wohl nicht zu viel verlangen. Ja, das kann dauern, du. Na, da sollen sie unsere Leute hinlassen, dann klären wir das. Vergiss es. Sicher, dass du mich nicht brauchst. Doch, ich brauche dich. Aber nicht hier. Los jetzt. Bis gleich. Wechseln wir wieder den Wagen. Wir warten. Auf Branko. Zum Beispiel. Sie wollen nicht mit mir reden. Ich rede mit Ihnen. Sie sprechen gut Deutsch. Es geht. Haben Sie länger in Deutschland gelebt? 6 Jahre. Wirklich? Warum? Ich habe studiert. Und was? Medizin. Sie sind Ärztin? Tut Ihnen was weh? Im Augenblick nicht. Dann genießen Sie den Augenblick. Warum sagen Sie das? Es war dumm. Ich entschuldige mich. Hassen Sie mich? Warum sind Sie nicht in Deutschland geblieben? Sie müssen es nicht verstehen. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe es angefangen und jetzt bringe ich es zu Ende. Das ist alles. Kann ich meine Frau anrufen? Nein. Weil sie uns orten können? Ich habe gesagt nein. Ich habe eine Tochter. Helen. Sie hatte am Sonntag Geburtstag. Sie ist 6 geworden. Sie kommt im September zur Schule. Das ist zwecklos, was Sie versuchen. Wir hätten auch noch ein Jahr warten können, aber sie ist sehr aufgeweckt. Sie freut sich auf das Lernen. Lassen Sie mich mit ihr sprechen, 5 Minuten. Bitte. Hören Sie auf damit. Warum? Weil Sie aus Stein sind? Ein Steinblock? Ein Steinblock auf einem Grab? Hör auf! Sie brauchen Ihren Schmerz nicht vorzuführen. Ich glaube Ihnen noch so. Was weißt du denn? Was weißt du? Es Es war ein heller Tag, Frühsommer. Wir gingen ohne Strümpfe, sogar Mutter. Wir gingen zur Kirche. Es war Sonntag, auch ein Sonntag. Der Sonntag nach Pfingsten. Der Dreifaltigkeitstag. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Kirche war voll. Es waren auch Leute aus den Dörfern gekommen. Bei uns war Markt. Auf dem Platz vor der Kirche standen Tische und Wagen. Manche hatten schon die Markisen aufgebaut. Und die Straße zur Brücke lang auch. Dann war der Gottesdienst zu Ende. Die Glocken läuteten. Der Pfarrer stand am Eingang und gab jedem die Hand. Wir gingen an den Ständen entlang, aber es herrschte so ein Gedränge. Man blieb andauernd stecken. Maria wollte Erdbeeren. Sie sahen frisch aus. Aber sie waren noch zu teuer. Maria bettelte aber. Mutter ließ sich nicht erweichen. Warte noch ein paar Tage, dann hast du Erdbeeren im Garten, so viel du willst. Maria hat sich umgedreht und durch die Leute geschlängelt, ohne auf uns zu warten. Erst weiter die Straße lang und dann auf die Brücke. Dann kamen die Flugzeuge. Zwei. Ganz schnell. Wir hörten sie und hoben die Köpfe. Da stießen sie schon auf uns herunter. Und dann ganz schnell hintereinander mehrere Explosionen. Schreie, Kartons flogen durch die Luft. Wir hielten uns die Arme über dem Kopf. Dann auf einmal war der Lärm weg. Stille. Am Ufer parkten Autos, eins brannte fast lautlos. Ja, waren wir betäubt. Und dann sahen wir Maria auf der Brücke liegen. Mutter ist losgerannt, so schnell, trotz der Menschen. Ich kam kaum hinterher. Sie kniete neben ihr. Sie hat ihren Oberkörper hochgezogen. Sie presste ihren Kopf an die Brust, die Hand auf ihrer Stirn. Und sie schrie und schrie und schaukelte hin und her. Ich konnte es nicht glauben. Ich rief Maria. Maria, ich wollte, dass sie etwas sagt. Dann kamen die Flugzeuge zurück. Die Brücke stand noch. Das war nicht in Ordnung. Diesmal feuerten sie noch ein paar Raketen zusätzlich ab. Das weiß ich noch. Dann habe ich das Bewusstsein verloren. Als die Flugzeuge abgedreht waren, haben sie mich weggebracht. Nach einer Weile bin ich dann aufgewacht. Sie haben mir zuerst nicht gesagt, dass sie diesmal auch Mutter getötet haben. Ich selber war nur verletzt, nicht mal schlimm. Am Arm und am Rücken. Ich habe überlebt. Die Brücke war in der Mitte eingestürzt und lag im Fluss. Wie es beabsichtigt gewesen war. Vielleicht kennen Sie die Bilder davon. Man hat sie wieder aufgebaut inzwischen. Da wären wir. Müsste alles funktioniert haben. Gut, dass ihr kommt. Und er? Hat er mitgespielt? Ja. Bitte lassen Sie mich austreten. Ich gehe mit. Ich kann fahren. Tut mir leid, hat länger gedauert. Ein Minister und zwei Staatssekretäre. Also, dass Graz eine Finte war, hätten sie vielleicht noch weggesteckt, wenn wir sie wenigstens im Visier behalten hätten. Aber so... Sie muss Helfer haben und was von Technik verstehen. Na, keiner weiß, wo sie stecken. In Österreich bestimmt nicht mehr. Sie wird wieder an die Öffentlichkeit gehen. Das ist es doch, was sie will. Trouble for Bavarin. Hm. Hoffentlich nicht mit einem Video von der Hinrichtung. Telefon! Sauerland? Götz hier. Ach, du bist's. Ist das Papa? Dachtest du, Holger hat sich bei dir gemeldet? Gib ihn mir, Mama. Kann ich dich kurz sprechen? Helen, bitte, jetzt lass mich doch bitte mal 3 Minuten telefonieren, ja? Und? Sie kümmern sich. Aber sie kriegen sie nicht gestoppt, wenn sie keine Informationen haben. Sie brauchen den neuesten Stand. Und du bist die Einzige, die rauskriegen kann, was die Polizei weiß. Denkst du, die lassen sich von mir in die Karten gucken? Appelliere an ihr Mitgefühl, zeig dich in 1000 Ängsten. Provoziere sie, damit sie wenigstens ein paar Ermittlungserfolge rausrücken. Es ist wichtig. Mama! Götz! Ich ruf wieder an. Götz! Können wir ihnen vertrauen? Verlass dich auf mich, okay? Du bist gemein! Es wird Zeit. Pankow, wenn du irgendwo kurz anhalten kannst. Wie wär's hier? Tut mir leid, ich muss Ihnen jetzt die Augen verbinden. Was haben Sie jetzt vor? Bist du sicher, dass er jetzt nichts mehr sieht? Absolut. Dann weiter. Wo bringen Sie mich hin? Nirgends, wir bleiben hier über Nacht. Ja? Oberkommissar Raben, BKA. Wir haben mehrfach miteinander telefoniert, wenn Sie sich erinnern. Ja, natürlich. Es ist was passiert, stimmt's? Es ist was mit Holger passiert. Lassen Sie uns bitte reinkommen. Gott, warum sagen Sie denn nichts? Frau Saarland, das ist ein Durchsuchungsbeschluss. Meine Leute müssen sämtliche Unterlagen Ihres Mannes durchsehen und gegebenenfalls beschlagnahmen. Das Gleiche gilt für seinen PC und so weiter. Hat er ein Arbeitszimmer? Ja. Mama, was ist denn los? Ich komme sofort, Helen. Wenn Sie es uns bitte zeigen, Frau Sauerland. Keine Gewalt. Ich glaube, an Ihren Muffengang. Ich sag euch was, schafft ihn nach Bavarien. Kannst du nicht wissen, Marc. Doch, weiß ich. Ich will ihn da auf die Brücke stellen, Foto mit Trauerflor in der Hand, Rosenstrauß in der anderen und der Asphalt ringsum voll brennender Kerzen. Und im Hintergrund spielt eine Zigeunerkapelle. Ah. Wenn wir in Belgrad Station machen, haben wir alle Optionen offen. Sobald sie sich wieder an die Heize von der Weltpresse wendet. Oder Götz, wenn irgendwas durchsickert, gibt das durch. Ich sag euch. Ich bin von Belgrad, da kenne ich einen super Puff. Echt? Na klar, wenn schon Urlaubstag dafür drauf geht. Und in 2 Stunden sind wir in Bavarien, wenn sie dahin will. Genau, wir müssen flexibel sein. Auftauchen, abzischen. Es streitet ja keiner. Das kann sich aber auch hinziehen. Glaube ich nicht, ich weiß genau. Diplomatie, es frisst Zeit, da rechnet die mit. Es sind die ersten Tage total windstiller. Genau, weil offiziell ist so ein Handstreich gar nicht drin. Ja, dafür halten wir ja auch die Rübe hin. Es hätte jeden von uns treffen können, genau wie Holger. Holger, du kennst ihn nicht mal. Aber ich kenne Götz. Ja, klar. Das macht das die ganze Kiste auch nicht legaler. No risk, no fun. Es geht nur illegal, das ist ja der Witz. Außerdem rechnet da keiner mit. Die brauchen uns bloß unterwegs hochzuziehen, mit den Knarren hinten drin. Entschuldigung, was sind das denn welche von uns? Die haben wir auf dem Rastplatz aus dem Papierkorb gefischt. Wir gehen sowas von ab. Und sichergestellt. Die Chefs halten zu, uns dürfen sie bloß nicht laut sagen. Das denkst aber auch bloß du. Wenn's rauskommt, lassen wir uns fallen wie eine heiße Kartoffel. Ja, ist richtig. Aber weißt du was? Es wird nicht rauskommen. Weißt du, was ich glaube? Unser Andi hat Muffengang. Ich weiß, dass das nicht stimmt. Aber dafür kann er Serbisch, hä? Ey, blöd, Mann. Stimmt's, Andi? Heute bist du froh, dass es mit der Braut nichts geworden ist. Keine Gewalt, das ist es. Gefahrloser Zugriff und gefahrloser Rückzug. Dann haben Sie den Zapfen. Kommt, Leute. Wir hauen ihn da raus und fertig. Wir stellen nichts, Frau Sauerland. Aber wir müssen jedem begründeten Verdacht nachgehen. Wenn Ihr Mann mit den Entführern gemeinsame Sache macht... Das ist doch völliger Schwachsinn. Wenn Ihr Mann mit den Entführern gemeinsame Sache macht, müssen wir uns auf eine veränderte Ausgangslage einstellen. Eine politische Demonstration, medienwirksam als Entführungsfall aufgezogen, berührt zwangsläufig Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Ja, ja, ja, aber die Vorstellung, dass Holger mit dieser Jugoslawin unter einer Decke steckt, ist einfach lächerlich. Und das wissen Sie so genau? Sie denken sich das aus. Ich weiß nicht, warum Sie sich das ausdenken, aber... Wir sind dann fertig. Na, ist gut. Vielleicht sollten wir gemeinsam überlegen... Sie wissen, was Herr Elsner auf der Straße beobachtet hat. Ihr Mann hat Frau Pavlovic zu sich ins Auto steigen lassen. Sie stand da. Er hat angehalten, sie ist eingestiegen. Eine fremde Frau, die er lediglich kannte, weil sie eine Stunde zuvor einen Rundflug bei ihm absolviert hat? Ich bitte Sie, Holger hat jemanden mitgenommen, der offenbar selber kein Fahrzeug hatte und nicht vom Flugplatz wegkam. Ah ja. Und wie ist sie hingekommen? Ohne Fahrzeug? Was weiß denn ich mit dem Bus? Das ist alles. Nein, das ist nicht alles. Ihr Mann hat bei verschiedenen Gelegenheiten geäußert, dass er NATO-Einsätze, die über die Verteidigungsaufgaben des Bündnisses hinausgehen, beziehungsweise die deutsche Beteiligung an derartigen Einsätzen, für grundgesetzwidrig hält. Erstens ging es um ein UNO-Mandat und zweitens betraf das Afghanistan. Wenn Sie schon alles mitschreiben. Er hat sich prononziert von der Interventionsstrategie distanziert und sich dabei wiederholt auf die Luftschläge gegen das Milosevic-Regime bezogen. Was heißt denn bitte prononciert? Prononciert nenne ich es, wenn jemand bedauerliche Kollateralschäden benutzt, um sie zu alliierten Kriegsverbrechen aufzublasen. Ja, dann hättet ihr ihn doch niemals darunter geschickt. Telefon. Ja, danke. Sauerland? Du, es passt jetzt nicht. Ja, bis später. Ja, ich ruf zurück. Ja. Darf ich fragen, wer das war? Es war privat. Ach, Frau Sauerland, warum vertrauen Sie uns nicht? Es kostet mich einen Anruf und schon weiß ich, wen Sie meinetwegen vertrösten mussten. Aber ich hätte es viel lieber von Ihnen erfahren. Schlafen Sie? Ja. Tut mir leid. Sagen Sie schon, was Sie wollen. Ich habe Durst. Warten Sie, ich bin Sie los. Danke. Kommen Sie mit. Legen Sie sich wieder hin. Sie können auch nicht schlafen. Es ist Vollmond. Morgen sind wir in Varvarin. Und? Wo sind Branko und Goran? Irgendwo. Statt auf mich aufzupassen? Ich werde schon mit Ihnen fertig. Falls ich schreie. Versuchen Sie es. Sie haben sie weggeschickt? Man wird sie nicht finden. Ah, Sie bringen es auch alleine zu Ende. Ja. Und wenn man sie schnappt, dann sind Sie eine Märtyrerin. Das wollen Sie doch, oder? Tut mir leid. Ich bin nicht Ihr Feind. Und eigentlich wissen Sie das. Sie brauchen nicht zu antworten. Bleiben Sie, wo Sie sind. Warum? Ob Sie mich jetzt erschießen oder in ein paar Stunden? Ich sage, bleiben Sie, wo Sie sind. Ist das alles, woran Sie sich jetzt noch festhalten können? Eine Pistole? Sie haben sich verrannt, Miller. Sie wollen es nicht wahrhaben, aber diese Rache... Es geht nicht um Rache. Ach, worum denn sonst? Wenn der Erstbeste büßen soll, was auf der Brücke passiert ist. In diesem verfluchten Krieg. Hören Sie zu. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein starker Staat. Was soll das? Politiker, die geschlossen handeln. Machen Sie das aus. Präsident Köhler antworten auf die Wirtschaftskrise. Deren Was ist das? Die Tagesschau, das haben Sie doch gehört. Vom 24. März 2009. 10 Jahre nach dem Beginn der Bombardements. Interessieren Sie sich gar nicht für die Folgen der Wirtschaftskrise für den Welthandel? Immerhin ein Minus von 9% und Deutschland ist besonders schwer betroffen. Oder die schwierige Regierungsbildung in Israel. Vielleicht wenigstens das. Frankreich hat beschlossen, die 150.000 Opfer seiner mehr als 200 Atomwaffentests zu entschädigen. Nobel, oder? Mal abgesehen von der 50-jährigen Verspätung. Also, was haben Sie gesagt? Nichts! Es gab keine Meldung. In der Tagesschau. In keiner Nachrichtensendung. Nicht einmal eine Erwähnung. Das wusste ich nicht. Niemand weiß das. Bloß ein paar Bekloppte, die nicht aufhören können, euch euer schönes Europa zu versauen. Und um das zu ändern, brauchen Sie einen Toten. Haben Sie Angst? Alle werden es sehen einmal. Dass es nicht bloß unsere Opfer sind. Unsere Toten. Unsere Vergangenheit. Unsere Ohnmacht. Sondern eure auch. Mila. Mein Gott, gehen Sie. Fliegen Sie spazieren mit Ihren Flugzeugen. Sie wollen mich laufen lassen? Ja, scheiße, hören Sie das denn nicht? Hauen Sie einfach ab! Verschwinden Sie weg mit Ihnen! Laufen Sie doch weg! Dann gehe ich jetzt. Verschwinden Sie einfach! Heißt das, Sie geben auf? Ist nicht Ihr Problem, oder? Mila, eine Frage haben Sie mir noch nicht beantwortet. Warum ich? Wollen Sie das wissen? Ich habe lange gesucht. Aber ich habe niemanden gefunden. Plus Sie. Man könnte das als eine gute Nachricht ansehen, Frau Sauerland. Für uns ist es eher eine schlechte. Hätte Ihr Mann mit den Entführern kooperiert, wäre zumindest für seine persönliche Sicherheit gesorgt. Aber unsere Annahmen haben sich nicht bestätigt. Ach was. Und jetzt, wie geht's jetzt weiter? Er hat sich immer noch nicht bei Ihnen gemeldet. Das hätte ich Ihnen doch gesagt. Wie es jetzt weitergeht, will ich wissen. Tja, unsere Möglichkeiten sind sehr eingeschränkt. Fest steht, dass an etliche Journalisten Hinweise ergangen sind, dass die Entführung morgen in Varvarin beendet werden soll. Die Pavlovich will offenbar einen krönenden Abschluss. Ein deutscher Offizier am Grab ihrer Mutter. Und so weiter, ja? Spektakuläre Bilder. Ja, aber wenn Sie das wissen, dann es müssen... Es ist denkbar, dass sie für Öffentlichkeit sorgt, weil sie ihn mit Trara auf freien Fuß setzen will. Gott, dass da nicht nur Journalisten rumstehen, das kann die sich doch denken. Ja, aber es sieht nicht so aus, als ließe sie sich von rationalen Risikoabwägungen leiten. Soviel wir wissen, haben sie die damaligen Ereignisse schwer getroffen. Der erlittene Verlust prägt ihr Leben bis heute. Und Verzweiflung und Fanatismus... Ach Gott, noch mal, hören Sie auf damit. Ich brauche jetzt keine Vorträge. Was ich wissen will, ist einzig und allein, wie Sie meinen Mann in Sicherheit bringen. Wir können nicht ausschließen, Frau Sauerland, dass sie es auf die schlimmstmögliche Wendung anlegt. An Ort und Stelle verhaftet wird sie selber zur Märtyrerin und kann überdies den Prozess, auf den sich viele Augen richten werden, für ihren Propagandafeldzug nutzen. Gott, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Das klingt wie das Walten des Schicksals und Sie stehen einfach da und falten die Hände. Wir falten die Hände nicht. Sie sind uns gebunden, Frau Sauerland. Es gibt für deutsche Sicherheitskräfte nicht den geringsten Handlungsspielraum, nein. Aber die Serben... Naja, ich weiß, das offizielle Serbien braucht einen guten Leumund für die EU. Die Hoffnung gibt's allerdings... Naja, man kann sich vorstellen, dass nicht alle serbischen Polizisten hochmotiviert sind, einen deutschen Bomberpilot. Er war kein Bomberpilot! Wie gesagt, es gibt eine Hoffnung, an die man sich halten kann. Aber Sie trauen ihr nicht. Doch, natürlich. Was sonst? Weißt du, wie spät es ist? Seid ihr noch in Belgrad? Mann, es ist früh um 4. Habt ihr die Aufnahmen gekriegt? Vom Friedhof? Sicher. Nein, nicht die von gestern. Ich habe vorhin noch mal neue geschickt. Warte. Ich fahr mal den Rechner hoch. Ich weiß aber nicht genau, wie alt sie sind. Vielleicht gibt es Veränderungen. Ihr müsst euch das Gelände angucken. Jetzt hör mal. Ja, bevor sie dort aufkreuzt. Sag mal, spinnst du? Ihr müsst mit serbischen Sicherheitskräften rechnen. Ihr habt nur einen Trumpf, einen einzigen. Die Überraschung. Zu Befehl, Herr General. Sonst gibt es ein Blutbad. Und danke auch fürs Wecken. Sauerland? Ich bin's. Holger. Mein Gott. Macht euch keine Sorgen mehr. Hörst du? Es ist vorbei. Okay. So gut wie. Wahrscheinlich bin ich heute Abend schon wieder bei euch. Holger, wo steckst du? Bist du frei? Ist alles in Ordnung mit dir, Holger? Holger, sag doch was! Sag Helen, dass ich komme her. Ich muss Schluss machen. Holger! Holger! euch die paar Hanseln mit ihren Kameras an. Vielleicht kommen ja noch welche. Och nee, ich will hier nicht noch eine Stunde rumliegen. Die wissen auch nicht, was jetzt abgeht. 100 Pro, die hat gedacht, die rennen hier die Bude ein. Und jetzt guckt sie dumm aus der Wäsche. Hey, bläst sie alles ab? Wie denn? Die zieht es auch ganz allein durch. An der? Steht da wie angewurzelt. Man sieht keine Miene. Na, du bist gut. Ich möchte dich aber sehen. Wer also, ihr hat alles eine Knarre. Könnt ihr was sehen? Ich sehe gar keine. Serbische Bullen? Undercover? Könnte sein. Was weiß denn ich? Fang an, Mädchen, wenn du jetzt so eine Rede halten willst. Vielleicht wartet sie auf Fragen. Nee, ich warte jedenfalls nicht länger. Polizei! Werfen Sie die Waffen weg! Lila! Achtung! Keiner rührt sich, sonst ist das ein toter Mann! Ich sage Waffen weg! Und Hände hoch! Ja! Aufhören! Seid ihr wahnsinnig! Mann, aufhören! Weg hier! Sag nichts jetzt. Du musst dir Zeit lassen. Gott, wenn ich mir vorstelle, heute Morgen hast du noch auf diesem Friedhof gestanden und gedacht, dass diese Verrückte nicht davon... Sie war nicht verrückt. Ja. Ja. Ich weiß. Sie hätte mir nichts getan. Das sagst du jetzt. Sie hätte mir nichts getan. Holger... Niemand wollte, dass sie stirbt, aber sie hat's drauf ankommen lassen. Sie. Sie haben sofort geschossen. Ja, Gott sei Dank. Sonst hätte ich dich jetzt nicht hier. Holger. Es kann nur irgendein Spezialkommando gewesen sein. Ja, und wenn? Dass die Serben die überhaupt reingelassen haben. Holger, du bist wieder zu Hause. Du bist nicht mehr dort, du bist zu Hause. Bei uns. Ja. Ja. Du musst dich nicht freuen. Ich werde rauskriegen, wer dahinter steckt. Ich werde sie vor Gericht bringen. Mein Gott. Ausgerechnet du. Sie können nicht alles vertuschen. Kannst du denn was dafür, Holger? Du? Ich weiß. Bitte, die junge Frau in der dritten Reihe. Margarita Ibáñez, El País. Ich muss noch einmal auf die Frage einer undercover operierenden deutschen Antiterroreinheit zurückkommen. Auf die Gefahr, mich zu wiederholen. Also ich halte diese Frage für hinlänglich beantwortet. Sie kennen die Erklärung des Bundesinnenministers sowie des Auswärtigen Amtes von gestern Abend und Sie kennen die Verlautbarung des serbischen Innenministeriums. Wie lange wollen Sie noch so tun, als gäbe es dieses Video nicht? Ah, unser YouTube-Spezialist. Er kann zwar drei Dilettanten von einer ausgebildeten Formation nicht unterscheiden, aber dafür sieht er, wer sich hinter den maskierten Männern verbirgt, also ich nicht. Ja, weil wir Augen im Kopf haben. Augen reichen wir nicht. Bitte. Wenn serbische Beamte in Zivil von Anfang an vor Ort waren, warum haben sie nicht eingegriffen, bevor die Lage außer Kontrolle geriet? Wir alle wären über ein unblutiges Ende des Geiseldramas außerordentlich erleichtert gewesen. Die serbischen Kollegen standen vor der schwierigen Aufgabe, in einer sich von Sekunde zu Sekunde verändernden Situation Chancen und Risiken des Zugriffs gegeneinander abzuwägen. Sie können davon ausgehen, dass sich zu einem früheren Zeitpunkt keine Maßnahmen einleiten ließen, die geeignet schienen, die Sicherheit der Geisel zu gewährleisten. Hätten Sie anders entschieden? Fragen dieser Art sollte man übergehen. Ich bin sicher, Sie haben sie genau aus diesem Grunde gestellt. Ich will Ihnen trotzdem antworten. Ich habe diese Entscheidung nicht treffen müssen. Da mir die Hellsicht, über die manche Ihrer Kollegen verfügen, fehlt, bin ich froh darüber. Und ich danke, wenn Sie erlauben, auch als Heiner Balzer der serbischen Administration für die vertrauensvolle und effektive Zusammenarbeit. Haben die serbischen Sicherheitskräfte womöglich deshalb so lange gezögert, weil sie insgeheim mit Frau Pavlovic und ihrem Auftritt sympathisierten? Wie Sie meiner eben geäußerten Einschätzung entnehmen konnten, ist dieser Verdacht aus der Luft gegriffen. Halten Sie es für denkbar, dass ein UÇK-Kommando das serbische Spektakel auf ebenso spektakuläre Art beenden wollte? Also Spekulationen sind nur dann sinnvoll, wenn Sie sich auf stichhaltige Anhaltspunkte stützen können. Vielleicht dürfen wir wenigstens unseren Ohren trauen. Wenn es weiter keine Fragen mehr gibt? Die Männer sprechen Deutsch. Wissen Sie zufällig, wie viele Kosovaren vorübergehend in Deutschland gelebt haben? Also ich schließe nicht aus, dass da einige von Ihnen während Ihres Aufenthaltes ein paar deutsche Sätze gelernt haben. Ermitteln Sie in diese Richtung? Ja, wir ermitteln in alle Richtungen. Meine Damen, meine Herren, ich danke Ihnen. Elf Wochen und ein Tag. Kriminalhörspiel von Thomas Fritz. Mit Valerie Ceplanova, Max Hopp, Claudia Eisinger, Peter Kurt, Jörg Hartmann, Hans-Jürgen Hürrich, Ilja Pletnia, Vlad Kiriak, Matthias Matschke, Felix Göser, Marc Waschke, Ronald Kukulis, Fritz Hammer, Christian Gaul, Fanny Kempter, Shelley Kupferberg und anderen. Komposition Michael Rodach. Ton und Technik Martin Eichberg und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Gerald Michel. Regie Beatrix Ackers. Produktion Deutschlandradio Kultur 2012.